Maiskolben vom Grill. Rocky und Rubble liefen kreuz und quer durch ein großes Maisfeld. Die kleine Bulldogge riss dabei mit seiner kleinen Schaufel so geschickt die hohen Pflanzen aus der Erde, dass dadurch ein schmaler Weg entstand. Cool! Und die Pflanzen landeten auf dem kleinen Handwagen, der von Rocky gezogen wurde. Sehr gut, Rubble. Hier sind wir fast fertig. Für den nächsten Teil des Puffmaislabyrinths musst du dort lang. Bauer Alfred zeigte nach rechts. So einen verwinkelten Irrgarten durch die hohen Maispflanzen gab es jedes Jahr in der Abenteuerbucht. Und die Fellfreunde freuten sich schon sehr darauf. Gleich machen wir den Ausgang, dann haben wir es geschafft. Rubble, weißt du, was man aus dieser speziellen Maissorte auch machen kann? Was denn? Popcorn. Das liebe ich. Immer mehr Pflanzen landeten auf dem Handwagen und dann waren sie plötzlich wieder draußen. Geschafft! Ja, das Labyrinth ist fertig. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Zufrieden schaute Bauer Alfred auf die vielen Pflanzen mit den dicken gelben Maiskolben, die auf großen Haufen vor dem Labyrinth lagen. Und jetzt haben wir ganz viele Maiskolben zum Grillen. Aber bevor sie auf den Grill kommen, müssen sie geschält werden. Oh nein! Hä? Gut, lasst uns anfangen. Gemeinsam hatten sie die Arbeit schnell erledigt und Bauer Alfred legte die ersten bereits auf den Grill. Alle Maiskolben sind geschält. Wir sind fertig. Danke, Freunde. Ohne eure Hilfe hätte ich das heute bestimmt nicht mehr geschafft. Geht euch waschen, dann gibt's Mais. Waschen? Hier? Wieso? Rocky mochte Wasser nämlich gar nicht. Wir haben an unserem Fell mehr Dreck und Blätter als auf dem Feld. Komm, gehen wir uns waschen. Naja, wenn es sein musste. Die beiden Hunde flitzten los und direkt an Kulinda vorbei, die allerdings erschrocken zusammenzuckte, als es plötzlich neben ihr knallte. Ganz ruhig, mein Mädchen. Das sind nur Maiskörner, die platzen. Durch die Hitze der Grillkohle wurde der Mais auf dem Grill zu Popcorn. Aber Kulinda gefiel diese Knallerei trotzdem nicht. Vor der Einsatzzentrale konnten Marshall, Zuma und Chase den Beginn des Grillfestes kaum noch erwarten. Alle drei trugen zur Feier des Tages Cowboyhüte auf dem Kopf. Ich esse so gern gegrillten Mais. Ich freue mich schon darauf. Und ich freue mich darauf, durch das Maislabyrinth zu rennen. Ich freue mich schon riesig drauf, Sky den neuen Tanz zu zeigen, den ich geübt habe. Marshall drehte sich auf der Stelle. Oh, hallo, los geht's. Doch dabei rutschte ihm prompt sein Hut über die Augen. Ups, so nicht. Nun kamen auch Rubble und Rocky angerannt, die auf dem Weg zum Waschen waren und überall Pflanzen im Fell hatten. Ihr zwei seht ja total lustig aus. Ja, das wissen wir. Wo ist Sky? Sie übt für unseren Tanz. Sky war eine Meisterin im Bell-Bell-Boogie. Dabei musste sie auf einer Matte mit den Pfoten genau die Symbole berühren, die auf dem Bildschirm vor ihr erschienen. Und dabei entstanden die lustigsten Tänze. Erst nach rechts, dann nach links. Und dann hüpfen. Und Rückwärtssalto. Den Salto habe ich mir ausgedacht. Und den wollte sie natürlich auch beim Grillfest zeigen. Bürgermeisterin Gutherz und ihr weißes Huhn waren natürlich auch eingeladen und kamen genau richtig, als Bauer Alfred die nächsten Maiskolben auf den Grill legte. Oh, riechst du das, mein Zuckerhühnchen? Das Einzige, was Henrietta noch mehr mag als Mais, ist gegrillter Mais. Und das Einzige, was sie noch mehr mag als gegrillten Mais, ist ein Maislabyrinth. Und das ist das allerschönste Maislabyrinth, was ich je gesehen habe. Danke, Frau Bürgermeisterin. Es wird Zeit, den ganzen Mais zu grillen. Bauer Alfred drehte die Maiskolben auf dem Grill um, doch genau in diesem Moment platzten die nächsten Körner. Und Kulinda machte vor Schreck einen großen Sprung zur Seite. Schnell weg! Doch dabei stieß sie den Grill um. Und die glühenden Holzkohlestückchen flogen alle durch die Luft. Sie landeten in den Maishaufen vor dem Labyrinth und im Nu war alles voller Rauch. Oh, oh. Ach, herrje. Die glühenden Kohlen sind überall verstreut. Rufen Sie die Paw Patrol. Ja, das mache ich. Ryder war in der Einsatzzentrale, als sein Paw Pad klingelte. Hallo, Bauer Alfred. Wir wollten uns gerade auf den Weg zum Maisgrillen machen. Ich brauche schnell eure Hilfe. Was ist denn los? Kulinda hat den Grill umgeworfen. Die glühenden Kohlen sind auf die Maishaufen gefallen und überall ist Rauch. Ich brauche die Hilfe der Paw Patrol, sonst brennen die Maishaufen alle ab. Keine Sorge, Bauer Alfred. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns! Die Fellfreunde stürmten sofort los. Auch Marshall, dem immer noch sein Hut über den Augen hing. Oh oh. So konnte er natürlich den großen, runden Kürbis nicht sehen, der auf dem Weg lag. Marshall stolperte und kugelte mit dem Kürbis geradewegs in den gläsernen Fahrstuhl. Dabei landete der Kürbis genau auf Rubbles Kopf. Das wollte ich nicht. Rubble, toller Hut. Ja, ja, macht euch nur lustig. Der Fahrstuhl fuhr los und brachte die Fellfreunde hinauf in die Zentrale. Als sie oben ankamen, steckten alle in ihren Einsatzanzügen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Ryder schaltete den großen Bildschirm ein. Danke, dass ihr so schnell gekommen seid. Alfreds Grill ist umgefallen und die Kohlen sind überall verstreut. Oh! Wir müssen sie löschen, bevor die ganzen Maishaufen anfangen zu brennen. Marshall, du wirst mit deinen Wasserdüsen die brennenden Kohlen löschen. No, Marshall macht's. Rubble, du musst die trockenen Schalen, die Maiskolben und alles, was brennen kann, so weit wie möglich wegbringen. Rubble ist der Retter! Der Rest von euch kann zum Maisgrillen gehen. Juhu! Ja! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Marshall war als erster auf der Rutsche. Er sauste sie hinunter und sprang in sein Feuerwehrauto. Dort überprüfte er noch einmal seine Ausrüstung, während Rubble seinen gelben Schaufelbagger startklar machte. Ryder saß schon auf seinem Quad mit den dicken Reifen und erwartete die beiden direkt vor der Einsatzzentrale. Hintereinander rasten sie über die Brücke und dann quer durch die Abenteuerbucht bis zum Maislabyrinth von Bauer Alfred, der besorgt vor den vielen rauchenden Maishaufen stand. Danke, dass ihr gekommen seid. Die glühenden Kohlen sind überall verstreut. Wir müssen sie löschen, bevor wir grillen können. Keine Sorge, Marshall macht das schon. Genau. Wasserdüsen. Doch bevor der kleine Feuerwehrhund das Wasser einschalten konnte, flogen ihm und Rubble bereits einige geplatzte Maiskörner um die Ohren. Sag doch was, da mache ich den Mund auf, wenn Popcorn geflogen kommt. Das holte die kleine Bulldogge aber schnell nach. Schmeckt gut. Popcorn? Das sehe ich mir mal aus der Nähe an. Ryder schob einige Maispflanzen mit dem Fuß zur Seite und entdeckte überall glühende Kohlen. Oh je, die Kohlen unter diesem Berg haben den Mais so heiß gemacht, dass die Körner platzen. Das ist gar nicht gut. Marshall, lösch die Kohlen. Ja, mache ich. Wassermarsch. Marshall richtete seine Wasserdüsen genau auf die Kohlestückchen in dem ersten Haufen, die ihm nun nicht mehr qualmten. Sehr gut. Aber da kamen bereits die nächsten geplatzten Maiskörner angeflogen. Noch mehr Popcorn. Marshall löschte die nächsten Kohlestückchen. Und noch mehr. Und die nächsten. Und die nächsten. Aber so sehr er sich auch beeilte, immer mehr Maishaufen verwandelten sich in Popcorn. Freunde, Hilfe! Marshall war kopfüber in einem der Popcornhaufen stecken geblieben. Aber er konnte sich schnell wieder befreien. Puh, ich habe schon immer davon geträumt, in Popcorn zu baden. Wisst ihr, wie viele mich jetzt beneiden? Sehr viele. Bürgermeisterin Gutherz hatte unterdessen andere Sorgen. Henrietta! Henrietta! Oh, Ryder! Henrietta hat sich im Popcorn-Labyrinth verlaufen. Du musst sie wiederfinden. Schon gut, Frau Bürgermeisterin. Wir finden Henrietta. Für so eine Aufgabe war natürlich der kleine Polizeihund genau der Richtige. Hier ist Chase. Chase, Henrietta hat sich im Maislabyrinth verlaufen. Finde sie mit deiner Spionflugkamera und Wärmebildbrille, bevor sie unter Popcorn begraben wird. Popcorn? Ja, du wirst es sehen, wenn du da bist. Das ist ein Fall für Chase. Wuff, wuff, wuff. Chase machte sich sofort auf den Weg zum Labyrinth, wo mittlerweile fast alle Maishaufen zu Popcorn geworden waren. Wuff. Wenn noch immer Rauch aus dem Popcornhaufen kommt, muss noch eine heiße Kohle da drin sein. Aus dem Weg! Mit der Schaufel seines Baggers schob Rubble einen der großen Haufen auseinander. Danke, Rubble. Da hätte ich mich nie durchfuttern können, ohne Bauchschmerzen zu bekommen. Ganz sicher nicht. Da ist sie! Wasser! Schnell glühte auch diese letzte Kohle nicht mehr. Und auch Chase war nun da. Zur großen Erleichterung der Bürgermeisterin. Ich mach mir Sorgen um Henrietta. Weißt du, wenn sie zu viel Popcorn frisst, dann muss sie pupsen. Keine Sorge, wir finden ihr Hühnchen schon. Chase? Geht sofort los. Wuff! Flugkamera. Und Abflug. Die Spion-Flugkamera startete und überflog das gesamte Labyrinth und alle Popcornhaufen. Finde mein allerliebstes Lieblingshäkchen. Und was sie sah, sah auch Chase auf einem kleinen Bildschirm in seinem Polizeiauto. Ich sehe nur Popcorn. Überall nur Popcorn. Aber irgendwo musste Henrietta doch sein. Jetzt habe ich sie. Oh, sie ist gesund und munter. Das Huhn flatterte begeistert von einem Popcornhaufen zum nächsten. Oh, oh, die Kamera kann Henrietta nicht wiederfinden. Oh nein. Du gehst besser rein und versuchst sie mit deiner Wärmebildbrille zu finden. Das ist ein Fall für Chase. Wuff, wuff. Chase flitzte sofort los. Er hatte die beste Spürnase von allen und sofort eine Spur. Sie ist hier, aber wo? Wuff, Wärmebildbrille. Mit der Brille konnte Chase auch erkennen, was in den Haufen steckte. Da ist sie, auf ins Popcorn. Wuff. Mit einem Riesensatz sprang er in einen besonders großen. Gefunden. Gut gemacht, Chase. Sie verliert Federn. Verlier sie nicht aus den Augen. Fertig nicht. Na komm, Henrietta, folgt mir. Au! Alles klar, wir kommen jetzt raus. Hurra! Und da waren sie auch schon. Henrietta, zum Glück bist du in Sicherheit. Aber das Huhn hatte so viel Popcorn gefuttert, dass es wirklich pupsen musste. Henrietta, dafür wirst du dich jetzt entschuldigen. Sie kriegt einfach den Hals nicht voll. Hab ich recht? Allerdings, denn Henrietta war schon wieder unterwegs zum nächsten Popcornhaufen. Halt, warte auf mich! Jetzt kam Bauer Alfred auf die Fellfreunde zu. Ryder, das Maisgrillen können wir wohl vergessen. Mais haben wir nicht mehr, aber dafür haufenweise Popcorn. Ich hab ne Idee. Bauer Alfred, was halten Sie davon, wenn wir im Labyrinth ein Popcorn-Festival veranstalten? Ja, die Idee finde ich gut. Dann machen wir das so. Rubble schiebt mit seiner Baggerschaufel das Popcorn zu großen Haufen zusammen und wir anderen füllen es in Tüten. Als erstes stellten Ryder und Bauer Alfred vor dem Eingang des Irrgartens einen langen Tisch auf. Und der war bald gefüllt mit lauter Tüten voller leckerem Popcorn. Die Fellfreunde kümmerten sich unterdessen um alles andere. Das Popcorn ist abgefüllt und das Labyrinth wieder aufgeräumt. Wir haben alle Kohlen gelöscht. Es raucht nicht mehr. Danke, meine Freunde. Danke, Ryder. Aber das haben wir doch gern gemacht. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Ryder, dürfen wir uns jetzt Popcorn nehmen? Ich meine, Popcorn essen? Ihr dürft so viel Popcorn essen, wie ihr wollt. Das habt ihr euch verdient. Die Fellfreunde ließen es sich schmecken. Und bald darauf waren auch die anderen Bewohner der Abenteuerbucht da. Gemeinsam futterten sie Popcorn. Das schmeckt! Ja! Irrten durchs Labyrinth. Fang mich doch! Fang mich doch! Und hatten zusammen jede Menge Spaß. Ist schon komisch, wie dick Maiskörner werden, wenn man Popcorn daraus macht. Entschuldigung. Ist schon komisch, wie dick Rubble wird, wenn er ganz viel Popcorn isst. Die Fellfreunde genossen jede Minute. Und sie freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.